Erster die ganze Gemeinschaft der Israeliten versammelte sich in Silo. Dort stellten sie das Offenbarungszelt auf, weil sie das Land erobert hatten. Zweiter aber 7 Stämme der Israeliten hatten ihr Land noch nicht bekommen. Dritter da fragte Josua die Israeliten, warum wartet ihr so lange und nehmt das Land nicht in Besitz, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, gegeben hat. Vierter er sagte, wählt 3 Männer aus jedem Stamm aus. Ich werde sie losschicken, damit sie durch das Land gehen und es genau beschreiben. Sie sollen aufschreiben, wie das Land für jeden Stamm aufgeteilt werden kann, und dann zu mir zurückkommen. Fünfter, danach sollen sie das Land in 7 Teile teilen und es unter sich aufteilen. Juda behält sein Gebiet im Süden, und die Nachkommen Josefs behalten ihr Gebiet im Norden. Sechster, ihr sollt das Land in 7 Teile teilen und alles aufschreiben. Bringt mir die Aufzeichnungen dann hierher, damit ich vor dem Herrn, unserem Gott, das Los für euch werfe. Siebter, die Leviten bekommen keinen eigenen Landanteil unter euch, denn ihr Erbe ist das Priestertum des Herrn. Die Stämme Gad und Ruben sowie der halbe Stamm Manasse haben ihr Land bereits östlich des Jordans erhalten, weil Mose, der Diener des Herrn, es ihnen zugewiesen hatte. Achter, die Männer machten sich auf den Weg. Josua gab ihnen Anweisungen und sagte, geht durch das Land, beschreibt es genau und kommt dann zu mir zurück. Ich werde hier in Silo vor dem Herrn das Los für euch werfen. Neunter, die Männer gingen los und durchzogen das Land. Sie schrieben jede Stadt und jeden Bereich in 7 Teilen in ein Buch. Danach kamen sie zu Josua ins Lager nach Silo zurück. Zehnter, in Silo warf Josua vor dem Herrn das Los für sie. So teilte er den Israeliten das Land entsprechend ihren Stämmen zu. Elfter, das Los fiel auf den Stamm Benjamin und seine Familien. Ihr Gebiet lag zwischen dem Land von Juda und dem Land von Josef. Zwölfter, ihre Nordgrenze begann am Jordan. Sie verlief dann hinauf zum Bergrücken nördlich von Jericho, weiter westlich ins Gebirge und endete in der Wüste von Bet-Aven. 13. Von dort ging die Grenze nach Luz, südlich des Bergrückens von Luz, das ist Bethel. Danach führte sie hinab nach Ataroada, auf den Berg südlich von Unterbethoron. 14. Die Grenze bog dann nach Westen ab, vom Berg südlich von Bethoron südwärts. Sie endete bei Kirjat Baal, das ist Kirjat Jerim, eine Stadt in Juda. Das war die Westgrenze. 15. Die Südgrenze begann bei Kirjat Jerim. Sie verlief dann weiter nach Westen bis zur Quelle von Neftoch. 16. Danach führte die Grenze hinab bis zum Ende des Berges, der östlich vom Tal Ben Hinnom und nördlich der Ebene Rephim liegt. Sie ging weiter hinab ins Hinnomtal, südlich des Jebusiter Bergrückens, und endete bei der Quelle Rogel. 17. Von dort bog sie nach Norden ab und verlief weiter nach En-Shemesh und bis Gelilot, das gegenüber dem Aufstieg von Adumim liegt. Danach führte sie hinab zum Stein Bohans, des Sohnes Rubens. 18. Sie ging weiter zum Bergrücken, der nördlich der Araber liegt, und führte dann hinab in die Araber. 19. Danach verlief die Grenze nördlich des Bergrückens von Bet-Hogla und endete an der Nordspitze des Salzmeeres, am südlichen Ende des Jordans. Das war die Südgrenze. 20. Im Osten bildete der Jordan die Grenze. Dies waren die Grenzen des Landes für die Familien des Stammes Benjamin. 21. Die Städte für die Familien des Stammes Benjamin waren Jericho, Bet-Hogla, Emekizitz, 22. Bet-Araba, Zemaraim, Bethel, 23. Avim, Para, Ofra, 24. Kefa Ammoni, Ofni und Geba. Das waren 12 Städte mit ihren Dörfern. 25. Gibeon, Rama, Berot, 26. Mitzpe, Kefira, Mosa, 27. Rekem, Jerpel, Darala, 28. Zela, Elef und die Stadt der Jebusiter, das ist Jerusalem, Gibeat und Kirjat. Das waren 14 Städte mit ihren Dörfern. Dies war das Land für die Familien des Stammes Benjamin.